an die deutsche Nation. Wer wagt es im ganzen Land, an Huttens Seite für die Freiheit des Volkes zu fallen? Ich werde nie ablassen zu kämpfen, bis das Vaterland aus der Gefangenschaft unter den gottlosen Pfaffen, der härtesten und schimpflichsten von allen, befreit ist. Und Deutschland kommt allmählich zu sich und fängt an, den Trug, durch den es eingeschläfert war, zu erkennen. Alles andere Raubwesen, mit dem Deutschland geplagt ist, sinkt zur Bedeutungslosigkeit herab, wenn man einmal erst erkannt hat, wie groß die Räuberei der Pfaffen ist. Ich lasse nicht ab, zum Freiheitskampf aufzurufen und werfe meinen Landsleuten unablässig ihre unmännliche Geduld vor, auch auf die Gefahr hin, mich bei ihnen verhasst zu machen. Die Dunkelmänner, diese Sorte von Menschen, deren höchstes Recht das größte Unrecht ist, müssen mit Stumpf und Stiel abgetan und ausgerottet werden, damit das Vaterland von diesem ungeheuren Druck befreit wird. Die Dunkelmänner, die so viel Unheil angerichtet haben, sollen auch mit Unheil zugrunde gehen. Es hat nie einen ehrlicheren und zwingenderen Grund gegeben als zum Krieg gegen die Pfaffen. Wenn irgendetwas sie beleidigt hat, runzeln sie die Stirn, werfen die Lippen auf und die Nase ziehen sie empor und schreien: Ins Feuer, ins Feuer! Ein fürchterliches Menschenpack, gewöhnt über alles zu sprechen, aber nichts zu tun. Ulrich von Hutten.